Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bildungsfern. Heute mit der Ausgabe Nummer 15. Wir schreiben Montag, den 30.03.2020. Ja, heute hat es